Dies ist eine LibriVox-Aufnahme, gelesen von Stefan Schmelz für LibriVox.org. Bildergeschichten von Wilhelm Busch. Der Virtuos, ein Neujahrskonzert. Zum neuen Jahr begrüßt euch hier ein Virtuos auf dem Klavier. Er führt euch mit Genuss und Gunst durch alle Wunder seiner Kunst. Silenzium. Introduzione. Scherzo. Adagio. Adagio con sentimento. Piano. Smorzando. Maestoso. Capriccioso. Passaggio cromatico. Fuga del diavolo. Forte vivace. Fortissimo vivacissimo. Finale furioso. Bravo. Bravissimo. Ende von Der Virtuos. Die Bilder zu den Geschichten gibt es bei gutenberg.spiegel.de.